bin der Trap Gaylord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ich bin der Trap Gaylord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ich bin der Trap Gaylord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ich bin der Trap Gaylord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ja. Ich bin der Gaylord, Hater kriegen mit der Chainsaw. Ich bin der motherfucking Star, look at the follower auf Twitter. Ich nehm den Schlauch in den Mund und ich rauch keine Shisha. Denn der Trap Gaylord ist im Smoke, seine Reebok. Mein Stein von dein Stein, ja, so sieht mein Leben aus. Ich sacke jeden Schlauch und tritt am Leder auf. Mega, ich schieße ins Gesicht, aber ich hab keine Pistole. Bin auf den Streets so gedischt, aber das nur oben ohne. Ich bin der Gaylord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ich bin der Trap Gaylord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ich bin der Trap Gaylord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ich bin der Trap Gaylord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ja. Ja, so sieht es aus. Ich komm in den Raum und du ziehst dich aus. Aber kack auf dein Geschwafel, ich bin von Homos umgeben wie eine Verlachte. Was interessiert mich, Mathe? Ich brauch den nicesten Bucket. Ich trag Kroketten, ich trage Chainsaw. Nigga, ich bin der Trap Gaylord. Ich hab keinen Megaplan, aber bin bleib wie ein Pelikan. Nigga, ich schieß dir ins Gesicht, aber ich hab keine Pistole. Nigga, ich schieße ins Gesicht, aber ich hab keine Pistole. Bin auf den Streets und gedischt, aber das nur oben ohne. Ich bin der Lord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ich bin der Trap Gaylord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ich bin der Trap Gaylord, Trap Gaylord, Trap Gaylord. Ich bin der Trap Gaylord, Trap Gaylord.